Bild gesehen, wie wir beide Hand in Hand durch die Straßen gehen. Neben mir, das Bett ist leer und die Tage ohne dich fallen mir echt schwer. Jetzt lass ich einfach alles stehen und werd mal zu dir rübergehen und sage, wie sehr ich dich vermiss. Ich brauch dich so, oh oh oh, hör auf dein Herz, oh oh oh, komm und lass mich wieder in deine Träume rein, oh, oh. Ja, ich brauch dich so, oh oh oh, hör auf dein Herz, oh oh oh, und vielleicht kann das ein neuer Anfang sein. Ein Luftballon zerplatzt. Doch so kann das nicht zu Ende gehen. Und ich will dir jetzt noch einmal in die Augen sehen. Kann nicht beschreiben, was ich fühl. Ich weiß nur, was ich wirklich will.